Das Leben stellt uns vor Entscheidungen, die auf den ersten Blick harmlos erscheinen. Geschenke, Gesten, Worte. All das kann verborgene Absichten in sich tragen. Viele nehmen Gaben an, ohne ihre Herkunft oder ihren Zweck zu hinterfragen. Doch das Wort Gottes warnt uns. Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Matthäus 7,15. Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Und nicht jedes Geschenk ist ein Segen. Es ist entscheidend zu erkennen, was von Gott kommt und was eine Falle des Feindes ist. Es gibt Momente, in denen das Herz sich nach Anerkennung, Zuneigung und Akzeptanz sehnt. In solchen Zeiten sind wir empfänglicher dafür, das anzunehmen, was uns angeboten wird, ohne die Folgen zu bedenken. Doch erinnere dich, trügerisch ist das Herz mehr als alles und unheilbar. Wer kann es ergründen? Jeremia 17,9. Wir müssen nach Weisheit und Einsicht streben, um nicht in Fallen zu tappen, die sich als Freundlichkeit tarnen. Der Feind ist listig und versteht es, seine Fallen in glänzendes Papier und ansprechende Schleifen zu hüllen. Er bietet das an, was wir begehren, doch der Preis bleibt verborgen. So wie Eva im Garten Eden durch süße Worte und leere Versprechen getäuscht wurde, können auch wir von scheinbar harmlosen Geschenken verführt werden. Deshalb ist es entscheidend, den Blick auf den Herrn zu richten und das Urteilsvermögen zu bewahren, das er uns schenkt. Es gibt Geschenke, die, wenn man sie annimmt, Türen für negative Einflüsse in unserem Leben öffnen. Sie mögen wie einfache Gegenstände erscheinen, doch sie tragen geistliche Lasten, die unser Zuhause, unseren Frieden und unsere Beziehung zu Gott beeinträchtigen. Darum sollten wir beten und nach göttlicher Führung suchen, bevor wir irgendetwas annehmen. Prüft alles, das Gute behaltet. 1. Thessalonicher 5,21. Oft steckt hinter dem, was uns angeboten wird, eine versteckte Absicht. Es kann ein Versuch sein, uns zu manipulieren, zu kontrollieren oder eine emotionale Abhängigkeit zu schaffen. Gott ruft uns zur Freiheit, nicht zur emotionalen Gefangenschaft. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Galater 5,1. Lass nicht zu, dass Geschenke zu Ketten werden, die deinen Weg mit Gott einschränken. Man muss sich auch vor Augen halten, dass nicht jedes Geschenk materieller Natur ist. Worte, Einladungen, Vorschläge. All das kann mit versteckten Absichten übermittelt werden. Wir müssen wachsam sein und den Heiligen Geist um Unterscheidung bitten, um zu erkennen, was von Gott kommt und was eine Falle des Feindes ist. Wenn aber jemand von euch Weisheit braucht, soll er Gott darum bitten, der allen gerne gibt. Jakobus 1,5. Die Annahme bestimmter Geschenke kann schwerwiegende geistliche Folgen haben. Sie können Türen für Angriffe, Unruhe und eine Entfernung von Gott öffnen. Deshalb ist es unerlässlich, stets wachsam und im Gebet zu bleiben. Seid nüchtern und wachsam, euer Feind, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. 1. Petrus 5,8. Gott wünscht sich, dass wir in Frieden, Freude und Gemeinschaft mit ihm leben. Dafür müssen wir wählerisch sein mit dem, was wir in unser Leben lassen. Nicht alles, was angeboten wird, dient unserem Wohl. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. 1. Korinther 6,12. Sei klug und suche immer die Führung des Herrn. Manchmal müssen wir Nein sagen, auch wenn das andere enttäuscht. Unsere Treue zu Gott muss über dem Wunsch stehen, Menschen zu gefallen. Geht es mir denn noch um die Zustimmung von Menschen oder um die von Gott? Galater 1,10. Habe den Mut, das abzulehnen, was deinem geistlichen Leben nicht gut. Tut, wahrer Reichtum liegt in Christus, nicht in den Geschenken, die die Welt bietet. Er schenkt uns Frieden, Freude und Erlösung, Gaben, die man weder kaufen noch ersetzen kann. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Matthäus 6,33. Vertraue darauf, dass Gott all deine Bedürfnisse stillt. Bewahre dein Herz rein und deine Hände sauber vor Gott. Lass nicht zu, dass Geschenke deine Seele verunreinigen oder deinen Blick vom Herrn ablenken. Wer darf auf den Berg des Herrn steigen? Wer darf an seinem heiligen Ort stehen? Der, der unschuldige Hände und ein reines Herz hat. Psalm 24, 3 und 4. Bemühe dich, in all deinen Entscheidungen Gott zu gefallen. Denk daran, dass der Feind ein Verführer ist und versucht, uns mit Feinheiten von Gott wegzulocken. Sei wachsam und fest im Glauben. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr den listigen Anschlägen des Teufels widerstehen könnt. Epheser 6, 11. Mit göttlichem Schutz bist du vor jeder Falle sicher. Das Leben als Christ erfordert ständige Wachsamkeit. Lass dich nicht von äußeren Eindrücken oder leeren Versprechen täuschen. Suche immer die Wahrheit und die Leitung durch den Heiligen Geist. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Johannes 8, 32. Gottes Wahrheit ist dein Schild und deine Sicherheit. In Momenten des Zweifelns bete und bitte um Unterscheidung. Gott ist treu und wird deine Schritte lenken und dir zeigen, was richtig ist. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Sprüche 3,5. Er ist dein sicherer Wegweiser in allen Entscheidungen und vergiss nicht, das größte Geschenk, das du empfangen kannst, ist die Liebe Gottes. Dieses Geschenk ist ewig, rein und verändert dein Leben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Johannes 3,16. Nimm diese Liebe an und lebe ein erfülltes Leben in Christus. Wenn dieser Inhalt dein Herz berührt und dir Klarheit über getarnte Fallen gebracht hat, dann teile dieses Video mit jemandem, der diese Botschaft braucht. Abonniere den Kanal, um weitere Lehren zu erhalten, die deinen Glauben stärken und dein geistliches Leben aufbauen. Gemeinsam wollen wir im Licht der Wahrheit und in der Liebe Christi wandeln. Manche Dinge wirken auf den ersten Blick angenehm, sind aber wie Früchte, die außen schön und innen faul sind. Die Gefahr liegt genau im äußeren Schein. Das menschliche Herz lässt sich leicht vom Sichtbaren begeistern, doch nur Gott kennt, was sich dahinter verbirgt. Wie viele haben bereits Türen in ihrem Leben geöffnet, weil sie Geschenke mit verborgenen Absichten angenommen haben? Was mit einer einfachen Geste beginnt, kann sich zu einer Last entwickeln, die die Seele gefangen hält. Wir müssen aufmerksam sein gegenüber dem, was wir in unser Zuhause, in unser Herz und in unseren Geist lassen. Oft verbirgt sich hinter einer scheinbar liebevollen Geste ein Samen der Verwirrung. Wenn der Feind nicht durch die Vordertür hereinkommt, versucht er es von der Seite, indem er seine Fallen als Freundlichkeiten tarnt. Deshalb müssen wir wachsam sein. Jesus sagte, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wer mit Gott geht, darf sich nicht von momentanen Gefühlen leiten lassen, sondern braucht die Weisheit, die von oben kommt. Es ist nicht ungewöhnlich, dass gutmeinende Menschen die Gefahr nicht erkennen. Es geht nicht nur um Böswilligkeit, sondern oft um fehlendes Unterscheidungsvermögen. Es gibt Gegenstände, Bündnisse und Worte, die Unruhe bringen, weil sie dem Bösen geweiht wurden, auch wenn die Person sich dessen nicht bewusst ist. Das Volk Gottes muss lernen, mit Entschiedenheit Nein zu sagen, selbst wenn alles um einen herum Ja ruft. Passt euch nicht dieser Welt an, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Denkens, lehrt uns der Römerbrief. Nichts ist kostbarer als innerer Friede. Wenn dieser durch ein Geschenk, ein unbedachtes Bündnis oder eine ziellose Annäherung gestört wird, stimmt etwas nicht. Dieser Friede, der alles Verstehen übersteigt, bleibt nur bestehen, wenn das Herz rein vor Gott ist. Wenn dieser Friede verloren geht, ist es Zeit zu überdenken, was man angenommen hat. Vielleicht hast du etwas in dein Leben gelassen, das Gott nie für dich vorgesehen hat. Dann ist es an der Zeit, Türen zu schließen und dich wieder mit dem Himmel in Einklang zu bringen. Man kann höflich, liebevoll und dennoch entschlossen sein. Etwas abzulehnen, das nicht aufbaut, ist keine Beleidigung, sondern Schutz. Wenn du Gott mit deinen Entscheidungen ehrst, ehrt er dich mit seiner Gegenwart. Nimm nicht alles an, was dir in die Hand gelegt wird, denn nicht alles dient dir zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Diese Wahrheit bewahrt uns vor vielen Fallen, die als Großzügigkeit getarnt sind. Der Heilige Geist gibt Zeichen, er warnt, Er bringt Unruhe, wenn etwas nicht stimmt. Das Unbehagen im Herzen darf nicht ignoriert werden. Es ist Gott, der sagt, mein Kind, sei vorsichtig. Der Fehler vieler ist es, diese innere Stimme zu überhören und einfach weiterzumachen, als wäre nichts gewesen. Doch dann kommen die Folgen und die Last ist schwer. Höre deshalb auf, diese sanfte Stimme, die zu deinem Herzen spricht. Sie irrt nie, denn sie kommt direkt vom Herrn. Es gibt Geschenke, die wie Köder sind. Man nimmt sie an, fühlt sich dankbar und plötzlich ist man in Verpflichtungen gefangen, die man nie eingehen wollte. Der Feind arbeitet mit emotionalen Schulden und viele verlieren dadurch ihre Freiheit. Wenn jemand etwas gibt und im Gegenzug etwas erwartet, verliert das Geschenk seinen Wert. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Wahre Liebe stellt keine Forderungen, sie verlangt nicht, sie manipuliert nicht. Sie ist frei und befreiend. Wer im Licht lebt, muss die Finsternis nicht fürchten, aber er darf auch nicht mit ihr spielen. Alles, was mit falschen Absichten gegeben wird, bringt eine geistliche Last mit sich. Das ist keine Aberglaube, sondern geistliche Realität. Der Apostel Paulus mahnt uns, gebt dem Teufel keinen Raum. Das bedeutet auch, keine Geschenke zuzulassen, die dein Zuhause, deine Gedanken, deinen Glauben verunreinigen. Wähle stets das, was rein, ehrlich und von gutem Ruf ist. Das Zuhause soll ein Ort der Zuflucht sein, nicht des Unfriedens. Wenn du nach dem Annehmen eines Gegenstands spürst, dass sich die Atmosphäre verändert hat, dass Gebete schwerfallen, dass der Friede verschwunden ist, ignoriere das nicht. Bete, bitte um Unterscheidung, weihe dein Zuhause Gott. Er ist mächtig, alles Böse aufzudecken und zu zerstören. Größer ist der, der in euch ist, als der, der in der Welt ist. Gottes Gegenwart verändert Räume und zerbricht jedes Joch. Wer sich entscheidet, mit Gott zu gehen, wird oft missverstanden. Menschen werden sagen, du übertreibst. Du siehst überall ein Problem. Aber es ist besser, in den Augen der Menschen als radikal zu gelten, als in den Augen Gottes nachlässig zu sein. Die Frucht eines Lebens, das ihm geweiht ist, ist unvergleichlich. Der Himmel öffnet sich über denen, die in Gehorsam wandeln. Der Lohn kommt nicht aus Menschenhand, sondern von unserem Vater im Himmel. Glaube verlangt Mut. Mut, Nein zu sagen, wenn alle ein Ja erwarten. Mut, sich von Bindungen zu lösen, die harmlos erscheinen, aber die Freude rauben. Mut, weiterzugehen, auch wenn der Weg einsam wirkt. Doch wer dem Herrn vertraut, wird niemals enttäuscht. Er festigt die Schritte derer, die ihn fürchten. Er beschützt den Weg der Gerechten. Und am Ende wird sich zeigen, dass das, was wie ein Verlust schien, in Wahrheit eine Befreiung war. Viele kämpfen heute mit Schwierigkeiten, weil sie Dinge angenommen haben, die sie nie hätten annehmen sollen. Mach dir keine Vorwürfe, aber ignoriere es auch nicht. Bitte um Vergebung, sage dich davon los, leg es in Gottes Hände. Er ist Experte darin, das zu heilen, was verletzt wurde, das zu reinigen, was verunreinigt ist, das wiederherzustellen, was zerstört wurde. Es gibt keine Vergangenheit, die er nicht erlösen kann. Das Blut Jesu hat die Kraft, alles zu reinigen. Du brauchst nicht alles, was dir angeboten wird, um erfüllt zu sein. Christus ist genug. In ihm ist alle Fülle, aller Friede, alle Gnade. Was Menschen geben, ist vergänglich, aber was Gott schenkt, ist ewig. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wenn er die Lilien auf dem Feld versorgt, wie viel mehr wird er für dich sorgen? Vertraue, Ruhe, Glaube. Er weiß, was das Beste für dein Leben ist. Gott ruft dich in eine neue Phase. Eine Phase der Reinigung, der Heiligung, der Wiederherstellung. Es gibt Geschenke, die du zurückgeben musst. Es gibt Türen, die geschlossen werden müssen. Doch jeder Schritt des Gehorsams bringt dich in eine tiefere Intimität mit dem Vater. Er lässt dich nicht allein. Er ist bei dir in jeder Entscheidung, bei jedem Neuanfang, in jedem Gebet. Und wenn du bis hierher gelesen hast, dann ist das kein Zufall. Gott wollte, dass du das hörst. Denn im Himmel wird gerade etwas zu deinem Besten vorbereitet. Hab keine Angst, dich von dem zu trennen, was dir nicht gut tut. Wenn du etwas aus Liebe zu Gott aufgibst, wird er dir etwas unendlich Besseres geben. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Wahres Leben besteht darin, der Stimme Jesu zu folgen, auch wenn der Weg schmal ist. Wenn Gott uns bewahren will, dann warnt er uns. Er legt eine heilige Unruhe ins Herz, eine feste Überzeugung, dass etwas nicht stimmt. Und wenn der Geist Gottes dich in Bezug auf etwas, das dir angeboten wurde, beunruhigt, dann ignoriere das nicht. Er spricht nicht, um zu verwirren, sondern um zu schützen. Der Herr führt die Seinen mit Sanftmut, aber auch mit Entschiedenheit. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Heißt es in Psalm 32, oft stolpern Menschen nicht aus Mangel an Kraft, sondern aus Mangel an Wachsamkeit. Die Sorgfalt darüber, was in unser Haus kommt, sollte genauso groß sein wie die über das, was in unser Herz gelangt. Ein Gegenstand mag harmlos erscheinen, doch wenn er falschen Zwecken geweiht wurde, verunreinigt er die Umgebung. Gott ist Licht, und wo Licht ist, kann Finsternis nicht bleiben. Doch damit das Licht leuchten kann, muss alles entfernt werden, was seinen Glanz behindert. Es gibt Geschenke, die nicht nur Schaden bringen, sondern auch den Frieden rauben, die Freude entziehen, den Schlaf stören. Alles, was dich von der Gegenwart Gottes entfernt, muss abgelegt werden. Der Friede Christi sei der Schiedsrichter in deinem Herzen. Wenn der Friede nach dem Empfang von etwas verschwunden ist, dann ist das schon ein Zeichen. Höre hin. Gott spricht im Stillen. Er braucht keinen Lärm, um seinen Willen mitzuteilen. Das Geheimnis liegt darin, anzuhalten, zuzuhören und zu gehorchen. Die gefährlichsten Bindungen sind nicht die, die von fern kommen, sondern die, die sich mit süßen Worten nähern. Der Feind weiß, wie er sich tarnt. Er kommt als Freund, doch er sät Verwirrung, wie die Schrift sagt, und das ist kein Wunder, denn der Satan selbst verkleidet sich als Engel des Lichts. Unterscheidung ist keine Misstrauen, sondern Weisheit. Und wer mit Aufrichtigkeit um Weisheit bittet, wird sie finden. Denn der Herr gibt sie großzügig allen, die im Glauben darum bitten. Es geht nicht darum, in Angst zu leben, sondern in Achtsamkeit. Der Herr hat uns nicht zur Verwirrung berufen, sondern zu geistlicher Nüchternheit. Er will uns frei, ganz und wach sehen. Viele Menschen sind an emotionale Bindungen gekettet, die mit einem Geschenk begannen. Und danach kamen Schmerz, Erschöpfung, Konflikt. Doch heute kannst du damit brechen. Mit einem aufrichtigen Gebet und einem ergebenen Herzen kann jede Fessel zerbrochen werden. Nichts, was deinen Frieden verletzt, kann von Gott gekommen sein. Der Segen des Herrn macht reich und er fügt keine Schmerzen hinzu. Wenn etwas mit Angst, Unruhe oder Bedrängnis kam, war es vielleicht keine Gabe, sondern ein Trugbild. Auch der Feind weiß zu geben. Er versteht es, Geschenke zu machen, aber sie alle haben Dornen. Jesus hingegen schenkt Leben im Überfluss. Und er gibt dir nicht das, was dich verletzt, sondern das, was dich heilt. Er bringt keine Verwirrung, sondern Klarheit. Jede Entscheidung hat Auswirkungen. Kleine Entscheidungen von heute können sich morgen zu großen Türen öffnen, zum Guten oder zum Schlechten. Gott lädt uns ein, weise zu sein. Er möchte nicht, dass wir von Gefühlen getrieben werden, sondern fest gegründet auf dem Felsen stehen. Wenn unser Fundament Christus ist, bringt uns kein Wind zu Fall. Keine Versuchung verführt uns. Kein Geschenk bringt uns vom Weg ab. Denn wir wissen, wem wir glauben, und er ist treu. Wenn dir etwas übergeben wurde und dein Leben sich seitdem grundlegend verändert hat, dann nimm dieses Zeichen ernst. Bete. Frage den Herrn. Es gibt nichts Verborgenes, das nicht offenbar werden wird. Gott lässt uns nicht im Unklaren. Er bringt Licht in unser Dunkel. Vielleicht war jener Gegenstand, jene Verbindung, jene Geste ein Same der Zerstörung, aber heute ist der Tag, es an der Wurzel zu kappen, wegzuwerfen, was nicht aufbaut, wiederherzustellen, was verunreinigt wurde. Der Herr lässt sich nicht von äußeren Erscheinungen beeindrucken. Er sieht das Herz und er kennt die Last, die du trägst. Wenn etwas dich bindet, dich bedrückt, dich aus der Gemeinschaft mit ihm reißt, sagt Gott, lass los. Gib frei, vertraue. Er kümmert sich um dich, auch in den kleinsten Details. Was in den Augen der Welt unbedeutend scheint, ist in Gottes Augen groß. Er sorgt sich um jeden Aspekt deines Weges. Oft bietet der Feind Abkürzungen an. Er will uns mit leichten Versprechen verführen. Doch Jesus hat uns gezeigt, dass der wahre Weg über die Hingabe führt. Nicht jedes Geschenk ist ein Segen. Nicht jede Gelegenheit stammt vom Himmel. Und Nein sagen zu können, ist einer der größten Akte des Glaubens. Denn wenn du das Vergängliche ablehnst, machst du Raum für das Ewige. Wohl dem, der nicht dem Rat der Gottlosen folgt und nicht auf dem Weg der Sünder steht. Du bist nicht dazu berufen, Lasten zu tragen, die Gott nie für dich bestimmt hat. Es gibt Bürden, die durch falsche Bindungen entstanden sind, durch Geschenke, die harmlos wirkten, aber Türen öffneten. Heute ist ein Tag der Befreiung. Ein Tag, an dem du alles zu Füßen des Kreuzes legen darfst. Nichts ist stärker als die Kraft des Blutes Jesu. Er reinigt, stellt wieder her, verwandelt. Er macht alles neu. Der Heilige Geist überführt, aber er klagt nicht an. Wenn beim Hören dieser Botschaft etwas in deinem Herzen wach wurde, ist das keine Verdammnis, sondern Führung. Gott bringt dich in die Mitte seines Willens und dort gibt es Heilung, Erfrischung und Freiheit. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Freiheit beginnt mit einem Schritt des Gehorsams, einem Schritt, der sagt, Herr, ich gebe dir alles. Nimm niemals etwas an, das deine Seele gefährdet. Nicht jede Tür, die sich öffnet, wurde von Gott aufgestoßen. Nicht jede ausgestreckte Hand ist ein Zeichen von Verbundenheit. Aber jedes Mal, wenn du den Herrn aufrichtig suchst, antwortet er. Er zeigt. Er offenbart. Er beschützt. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn. Er wird es fügen. Wahrer Glaube ruht genau darin. Im Vertrauen darauf, dass Gott weiß, was er tut. Nichts ist kostbarer als ein Herz, das im Frieden mit Gott ist. Und dieser Frieden ist mehr wert als jedes Geschenk, jedes Lob, jede Anerkennung. Mögest du dich entscheiden, das Ewige zu bewahren. Mögest du das schätzen, was vom Himmel kommt. Und möge dein Leben das Licht dessen widerspiegeln, der dich aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Manches muss nicht laut ausgesprochen werden, um schwer zu wiegen. Es gibt Geschenke, die beim Annehmen ein seltsames Schweigen mit sich bringen, ein Unbehagen, das nicht weichen will, ein Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Hast du das schon einmal gespürt? Diese Unruhe, die sich nicht logisch erklären lässt, aber lauter spricht als tausend Worte? Es ist der Heilige Geist, der dich warnt. Er kennt die Geheimnisse hinter den schönsten Gesten. Und wenn er spricht, ist es weise zu gehorchen. Die Falle liegt oft im Detail. Der Feind kommt nicht mit Dreizack, sondern mit Lächeln und guten Absichten. Er bietet das an, was wie eine erhörte Gebetserfüllung aussieht, aber in Wirklichkeit nur Ablenkung ist. Wie viele haben sich schon vom Ziel entfernt wegen Geschenken, die als Segen getarnt waren? Jesus hat uns gelehrt, auf die Früchte zu achten. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen. Wenn das Ergebnis einer Sache ist, dass du dich von Gott entfernst, dann war es nie eine Gabe, sondern eine Falle. Im Buch der Sprüche steht, mancher Weg erscheint dem Menschen, richtig, aber sein Ende führt zum Tod. Der Schein trügt, doch der Geist offenbart. Er führt uns in alle Wahrheit, auch wenn diese Wahrheit Mut verlangt, das abzulehnen, was die ganze Welt annimmt. Auch das Kreuz wurde von vielen abgelehnt, aber durch das Kreuz kam das Heil. Und heute ist jede Ablehnung, die aus Liebe zu Christus geschieht, ein lebendiges Zeugnis echten Glaubens. Du musst nicht alles annehmen, um geliebt zu werden. Gottes Liebe zu dir ist bedingungslos. Er verlangt nicht, dass du Lasten trägst, um deine Dankbarkeit zu beweisen. Alles, was er sich wünscht, ist ein ganzes Herz, hingegeben, offen, empfänglich für seine Stimme. Es gibt eine Liebe, die so rein ist, dass sie keinen materiellen Beweis braucht. Sie zeigt sich im Frieden, in der Führung, im Schutz. Diese Liebe ebnet den Weg und bringt Klarheit in deine Gedanken. Diese Liebe ruft dich heute in die Freiheit. eine Freiheit, die viele verloren haben, weil sie etwas angenommen haben, das sie nie hätten annehmen sollen. Ein Geschenk, das ohne Gebet empfangen wurde, kann zu einer Last werden, die tausend Worte nicht erklären können. Aber es gibt Hoffnung. Es gibt sie immer. Denn Jesus ist gekommen, um die Gefangenen zu befreien, den Blinden die Augen zu öffnen und die Zerbrochenen zu heilen. Er kommt auch heute noch in Häuser, in Geschichten, in Herzen und verändert alles mit seiner Gegenwart. Er drängt sich nicht auf, aber er wartet darauf, eingeladen zu werden. Du hast Autorität, im Namen Jesu, Nein zu sagen zu allem, was dich verletzt, was dich entfernt, was dich verwirrt. Es ist keine Arroganz, etwas abzulehnen, das deinen Glauben gefährdet. Es ist Reife. Ein Christ muss lernen, auf Grundlage der Wahrheit zu wählen, nicht nach dem äußeren Schein. Was gut aussieht, kann schädlich sein, wenn es nicht vom Vater kommt. Deshalb gilt, wenn etwas dir keinen Frieden bringt, dann zwing es nicht. Der Geist der Wahrheit widerspricht sich nie. Viele haben Dinge angenommen, die klein erschienen, sich aber ausgebreitet haben. In ihren Gedanken, in ihren Entscheidungen, in ihren Beziehungen. Wenn du merkst, dass du nicht mehr frei bist, mit Ruhe zu beten, mit Freude zu loben, mit Leichtigkeit zu leben, dann ist es Zeit, innezuhalten. Etwas stimmt nicht. Doch derselbe Gott, der warnt, heilt auch. Er ist der Spezialist darin, alles neu zu machen. Nichts ist verloren, wenn es in seine Hände gelegt wird. Manchmal muss man etwas zurückgeben, um weitergehen zu können. Etwas, das man nie hätte annehmen sollen. Es geht nicht um Stolz, sondern um Gehorsam. Nicht darum, undankbar zu wirken, sondern darum, treu zu sein. Gott ehrt die, die ihn ehren. Er kennt das Herz dessen, der lieber ihm gefallen will, als den Menschen. Und er selbst kümmert sich darum, jede Lücke zu füllen, die durch Verzicht entstanden ist. Er lässt uns nie mit weniger zurück. Er führt uns immer zu mehr. Du bist dazu geschaffen, im Licht zu leben. Und Licht verträgt sich nicht mit Schatten, die sich in scheinbar harmlosen Gesten verstecken. Was Gott für dich hat, ist bleibender Friede, keine flüchtige Emotion. Es ist Freude, die nicht von Umständen abhängig ist. Es ist Sicherheit, die aus der Gewissheit geboren wird, dass du im Zentrum seines Willens bist. Gib dich nicht zufrieden mit dem, was äußerlich glänzt, aber innerlich leer macht. Es warten ewige Schätze auf Herzen, die sich für die Wahrheit entscheiden. Jeder Schritt des Gehorsams, den du heute gehst, wird morgen als Meilenstein der Befreiung in Erinnerung bleiben. Etwas Mächtiges geschieht, wenn dein Wille sich mit Gottes Willen deckt. Die richtigen Türen öffnen sich, die falschen schließen sich und die Last auf deiner Brust verschwindet. Denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Keine Kette hält Stand gegen die Wahrheit. Und die Wahrheit ist eine. Gott hat dich nicht berufen, gebunden zu leben, schon gar nicht an etwas, das dich von ihm wegzieht. Wenn du vielleicht etwas angenommen hast und seitdem spürst, dass sich etwas verändert hat, dein Zuhause fühlt sich schwerer an, deine Gedanken sind wirrer, dein Glaube schwächer, dann ist das kein Zufall. Es ist ein Zeichen. Und Zeichen sind Chancen für Umkehr, für Heilung, für einen Neuanfang. Der erste Schritt kann jetzt geschehen. Du kannst es Gott abgeben, um Führung bitten und wieder mit leichtem Herzen weitergehen. Es ist keine Schande, umzukehren, wenn es dich zurück in die Arme des Vaters führt. Er klagt dich nicht an, er nimmt dich auf. Er lehnt dich nicht ab, er stellt dich wieder her. Er ist nicht beleidigt über dein Eingeständnis, er freut sich über deine Entscheidung. Der Himmel bewegt sich, wenn ein Kind sagt, Herr, ich will nichts, was mich von dir trennt. Dieses Gebet hat Macht. Es versetzt Berge, es öffnet Wege, es bringt den Frieden zurück. Du bist nicht allein. Gott spricht zu dir. Er ist jetzt bei dir. Während du diese Botschaft hörst, berührt er Bereiche in deinem Leben, die du auf später verschoben hattest. Aber heute ist der Tag zum Handeln. Warte nicht länger. Ignoriere es nicht mehr. Denn alles, was Gott für dich vorbereitet hat, beginnt mit einem Ja zu seinem Willen und einem Nein zu dem, was dich am Weitergehen hindert. Entscheide dich im Glauben. Gehe mutig voran. der Himmel feiert deinen Gehorsam, der. Heilige Geist flüstert so klar in unser Herz, dass man es nicht überhören kann. Er spricht durch Details, durch Unruhe, durch Situationen, die alltäglich wirken, aber geistlich gefährlich sind. Vielleicht hast du etwas empfangen, das wie ein harmloses Geschenk schien, aber eine seltsame Atmosphäre mit sich brachte. Und seitdem ist alles anders. Es ist, als wäre der Friede gewichen und die Freude verblasst. Das ist kein Übertreiben. Das ist geistliches Unterscheidungsvermögen. Viele merken es nicht, aber der Feind nutzt das Vertraute, um sich einzuschleichen. Er dringt nicht mit Gewalt ein. Er nähert sich mit List. Er schreit nicht, er flüstert. Darum müssen wir wachsam sein. Das Wort sagt, seid nüchtern und wachsam. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Jetzt ist keine Zeit für Ablenkung, es ist Zeit für geistliche Sensibilität. Es gibt Dinge, die man nicht berühren, nicht annehmen, nicht aufbewahren sollte. So gut gemeint sie auch scheinen mögen. Wie viele Haushalte wurden durch etwas scheinbar Harmloses beeinflusst? Ein Gegenstand, eine Erinnerung, ein Geschenk. Und danach veränderte sich die Atmosphäre. Träume wurden belastend, Gedanken wurden unruhig, Beziehungen gerieten ins Wanken. Ignoriere diese Zeichen nicht. Der Geist Gottes offenbart, um zu heilen. Er zeigt, um zu befreien. Er lüftet den Schleier, damit die Wahrheit ans Licht kommt. Denn es gibt nichts Verborgenes, das nicht offenbar wird, und nichts Geheimes, das nicht bekannt wird. Wenn Gott dich warnt, dann aus Liebe. Er möchte nicht, dass du unter Lasten lebst, die nicht deine sind. Es gibt Geschenke, die wie Anker auf die Seele geworfen wurden. Sie halten dich zurück, blockieren Verheißungen. Doch heute sagt Gott, es ist Zeit zu brechen. Zeit, das wegzuwerfen, was ohne Weisheit angenommen wurde. Er führt dich in eine neue Zeit, leichter, klarer, voller Frieden. Der Friede, den die Welt nur vortäuscht, den gibt Gott wirklich. Er hängt nicht von Umständen ab, sondern fließt aus der Gewissheit, im Einklang mit dem Willen des Vaters zu sein. Was von Gott kommt, bringt Klarheit. Was nicht von ihm kommt, verwirrt. Was Antwort ist, befreit. Was eine Falle ist, bindet. Lass dich nicht an das fesseln, was dich lähmt. Bewahre nichts, was dich vom Altar entfernt. Wenn dein Herz voller Gott ist, bleibt kein Raum für das, was verunreinigt. Es liegt Macht darin, alles, was du besitzt, Gott zu weihen. Nichts ist neutral. Alles hat einen Ursprung, einen Zweck, eine geistliche Ladung. Deshalb bete über alles, was in dein Haus kommt. Bitte den Heiligen Geist, dir zu zeigen, ob etwas entfernt werden muss. Und wenn er es offenbart, zögere nicht. Gehorche. Denn wenn du das entfernst, was nicht an seinen Platz gehört, schaffst du Raum, damit Gott Wohnung nehmen kann. Und wo er wohnt, ist kein Platz für Finsternis. Der Herr ist sorgsam mit den Seinen. Er wacht über uns mit aufmerksamer Liebe. Er sieht, was wir nicht sehen. Darum vertraue seinen Warnungen. Versuche nicht, mit dem Verstand zu erklären, was das Herz beunruhigt. Suche keine Ausreden, wenn deine Seele schreit. Geistliches Unterscheidungsvermögen ist wertvoller als Logik. Die Weisheit von oben übersteigt jedes menschliche Argument. Und wenn wir gehorchen, selbst wenn wir nicht alles verstehen, bewegt sich der Himmel zu unseren Gunsten. Gott ruft dich, in deinem Leben aufzuräumen. Zur Umkehr, zur Heiligkeit. Gott sondert diejenigen aus, die sich entscheiden, im Glauben zu leben und nicht im äußeren Schein. Die, die seine Gegenwart mehr schätzen als die Anerkennung der Menschen. Die, die sich für das entscheiden, was aufbaut, auch wenn es im Moment schmerzt. Diese Entscheidung verändert Leben, schreibt Geschichten neu, heilt Generationen. Wenn du dich klar positionierst, antwortet der Himmel mit Macht. Wenn es etwas gibt, das du loslassen musst, dann tu es. Schiebe es nicht auf. Suche keine Erklärung. Halte nicht fest an dem, was dich im Wachstum mit Gott hindert. Denn jedes Mal, wenn du das loslässt, was dich festhält, legt Gott dir das in die Hand, was dich aufrichtet. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Er hat immer mehr, Er hat immer Besseres. Die Entscheidung liegt bei dir. Sie lag immer bei dir. Gott zwingt nicht, er lädt ein. Er streckt die Hand aus, aber du musst sie ergreifen. Er zeigt den Weg, aber du musst die Schritte gehen. Und wenn du die Wahrheit wählst, wählst du die Freiheit. Wenn du das Licht wählst, wählst du Klarheit. Wenn du seine Gegenwart wählst, wählst du das Ewige. Diese Entscheidung gehört dir und der Himmel ist bereit, dich zu unterstützen. Halte nicht fest an dem, was dir Last bringt, so schön es auch erscheinen mag. Denk daran, falsches Gold glänzt heller, doch vergeht im Feuer. Wahres Gold aber bleibt bestehen. Und der Glaube, wenn er geprüft wird, bringt Standhaftigkeit, Ausdauer und Charakter hervor. Gott formt dich. Er führt dich an einen höheren Ort. Und dafür müssen manche Dinge zurückbleiben. Er kennt deine Geschichte, deine Kämpfe, deine Zweifel. Aber er kennt auch deinen Durst nach etwas Echtem. Und genau diesen Durst ist er gekommen zu stillen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird in Ewigkeit nicht mehr dürsten. Das ist die Verheißung. Ein Leben in Fülle, in Freiheit, in Festigkeit. Ein Weg ohne Fesseln, ohne Lasten, ohne Täuschung. Eine Geschichte, geschrieben von der Hand des Schöpfers selbst. Das menschliche Herz ist ein fruchtbarer Boden. Es kann durch Segen erblühen oder durch Samen ersticken, die nie hätten gesät werden dürfen. Ein Geschenk, das ohne Gebet angenommen wurde. Ein Bund ohne geistliches Unterscheidungsvermögen. Eine Tür, die aus einem Impuls heraus geöffnet wurde. All das kann den Boden der Seele austrocknen. Doch wenn wir uns Gott in Aufrichtigkeit zuwenden, sendet er den Regen seiner Barmherzigkeit, erneuert das Herz und lässt Leben sprießen, wo vorher Unordnung herrschte. Es gibt Menschen, die Lasten tragen, die nicht von Gott kommen. Sie kamen ins Leben durch scheinbar freundliche Gesten, doch sie wurzelten in Manipulation, Neid oder verborgenen Absichten. Der Feind tritt nicht mit Gewalt auf, er kommt in der Maske der Freundlichkeit. Doch lass dich nicht täuschen. Was nicht aus dem Licht kommt, bringt keinen Frieden. Die Augen des Herrn sind auf die Gerechten gerichtet und seine Ohren hören auf ihren Hilferuf. Er kennt deinen Schmerz und ist bereit, dich zu befreien. Wenn du spürst, dass etwas nicht stimmt, auch wenn alles äußerlich gut aussieht, dann achte genau hin. Gott führt uns nicht nur durch das, was wir sehen, sondern auch durch das, was wir in der Seele empfinden. Da gibt es einen geistlichen Alarm, der in uns anschlägt, wenn etwas nicht am richtigen Platz ist. Und wenn er ertönt, ist es besser, ihm Gehör zu schenken. Unterdrücke nicht, was der Himmel dir zeigen will. Der Gehorsam von heute kann die Rettung von morgen sein. Es gibt Menschen, die jahrelang mit inneren Konflikten, verschlossenen Türen und unbeantworteten Gebeten gelebt haben, ohne zu wissen, dass alles mit einem empfangenen Gegenstand, einem aufgenommenen Wort oder einem Bündnis begann, das außerhalb von Gottes Willen geschlossen wurde. Aber es gibt gute Nachrichten. Wenn wir alles Christus übergeben, löst er die Knoten, zerbricht die Ketten, reinigt das Verunreinigte und stellt wieder her, was beschädigt wurde. Er ist Spezialist darin, Chaos in Zeugnisse zu verwandeln. Jesus lehrte über Unkraut und Weizen, die zusammen aufwachsen. Aber es kommt die Zeit der Trennung. Es ist Zeit zu unterscheiden, was von Gott ist und was nicht. Es geht nicht darum, misstrauisch zu sein, sondern ums weise Handeln. Wahrer Glaube geht Hand in Hand mit Klugheit. Weisheit ist das größte Geschenk, das man empfangen kann. Und Jakobus versichert uns, wer an Weisheit mangelt, soll Gott darum bitten. Er gibt sie großzügig. Alles, was du nicht dem Herrn geweiht hast, kann ein Einfallstor für Unruhe werden. Doch wenn du es ins Licht bringst, es bekennst, dafür betest, dann versiegelst du dein Zuhause mit der Gegenwart Gottes. Er bewacht den Eingang, er hält die Türen im Blick, er kümmert sich um jedes Detail. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter umsonst. Was unter seiner Obhut steht, ist sicher. Und nichts kann gegen das bestehen, was im Gebet versiegelt wurde. Gott ruft dich in ein leichtes Leben. Jesus sagte, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wenn du eine Last trägst, die nicht mehr zu ertragen ist, dann kommt sie. nicht von ihm. Es ist Zeit, sie abzugeben. Es ist Zeit, loszulassen. Es gibt Geschenke, die der Seele zu teuer kommen. Aber der Friede, der wahre Friede, ist ein Geschenk ohne Preis. Wenn du in Gott ruhst, entsteht selbst inmitten von Verzicht eine Freude, die sich nicht erklären lässt. Manche Türen müssen entschlossen geschlossen werden, damit sich andere in Frieden öffnen können. Es gibt Kreisläufe, die erst enden, wenn du zurückgibst, was nie dir gehörte. Und es gibt Segen, die sich nur offenbaren, wenn du dich vollständig mit dem Willen des Vaters ausrichtest. Hab keine Angst, missverstanden zu werden. Der Himmel versteht deine Entscheidung. Und die Belohnung des Gehorsams wird immer größer sein als das vorübergehende Unbehagen einer Ablehnung. Wenn der Heilige Geist spricht, bringt er keine Verwirrung. Er bestätigt. Er wärmt das Herz, bringt Klarheit in die Gedanken und Festigkeit in die Entscheidungen. Du musst dich nicht rechtfertigen, wenn du Frieden mit Gott hast. Die Früchte deines Lebens werden für dich sprechen. Die Zeit wird zeigen, dass deine Entscheidung richtig war, dass dein Verzicht ein Same war und dass dein Nein eine Ernte hervorgebracht hat, die niemand sonst hätte schenken können. Die Gegenwart Gottes teilt sich keinen Raum mit dem, was verunreinigt. Wenn du mehr von seiner Gegenwart willst, musst du das loslassen, was sie behindert. Das kann bedeuten, ein Geschenk, eine Erinnerung oder eine Verbindung aufzugeben. Aber jedes Mal, wenn du etwas loslässt, hält Gott dich fest. Jedes Mal, wenn du aus Liebe zu ihm etwas ablehnst, bedeckt er dich mit seiner Güte. Gottes Treue ist so sicher wie der Sonnenaufgang. Es ist nicht zu spät, neu anzufangen. Es ist nicht zu spät zu sagen, Herr, ich bereue. Wenn dieses Gebet aufsteigt, bewegt sich der Himmel. Ketten fallen, Finsternis weicht, die Seele atmet auf, denn das Blut Jesu ist ausreichend. Er kam nicht, um zu verurteilen, sondern um zu retten. Und er stellt auch heute noch Leben wieder her, nimmt die Last von müden Schultern und erneuert die Kraft wie bei einem Adler. Viele wollen ihr Leben ändern, halten aber weiter an dem fest, was sie gefangen hält. Es braucht Mut, um zu brechen, Glauben, um weiterzugehen, Hoffnung, um auf Gottes Neues zu warten. Und wenn du heute diesen Schritt gehst, wird der Himmel Türen öffnen, die kein Mensch schließen kann. Er ehrt, wer vertraut. Er antwortet, wer gehorcht. Er richtet auf, wer sich demütigt. Er gibt Sinn, wo vorher nur Leere war. Heute kann der Anfang einer neuen Geschichte sein. Die Entscheidung, die du jetzt triffst, kann die Richtung deines Hauses, deiner Familie, deines Friedens verändern. Höre auf die Stimme, die in deinem Innern spricht. Sie ruft dich zu mehr, weg vom Trugbild, hin zur Wahrheit. Und wo Wahrheit ist, da ist Freiheit. Wo Freiheit ist, da ist Leben. Wo Leben ist, da ist Jesus. Du bist bis hierher gekommen, weil etwas in dir nach tieferen Antworten sucht. Und dieses Verlangen, dieses Sehnen zu erkennen, was in Gottes Augen richtig ist, ist kein Zufall. Es ist der Geist, der dich zu einem höheren Ort ruft. Es gibt Momente im Leben, in denen der Vater uns einlädt, alles zu überdenken, nach innen zu schauen und zu fragen, was bewahre ich, das nicht aufbaut? Was habe ich empfangen, das nicht den Segen des Herrn trägt? Diese Fragen sind keine Anklage, sie sind Wegweisung. Es ist wichtig zu verstehen, dass es nicht nur um das Geschenk an sich geht, sondern um das Bündnis, das es mit sich bringen kann. Es gibt Gesten, die die Seele mit falschen Quellen verbinden. Und wenn wir die Wurzel nicht erkennen, nähren wir unbewusst das, was uns schwächt. Unterscheidungsvermögen ist wie eine Lampe in einem dunklen Raum. Es deckt auf, es offenbart, es schützt. Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Wenn wir im Licht des Wortes wandeln, stolpern wir nicht über Täuschung. Auch gutmeinende Menschen machen Fehler. Nicht jedes Geschenk wird mit böser Absicht überreicht. Doch trotzdem müssen wir den Geist hinter der Geste erkennen. Es geht nicht darum, den Geber zu verurteilen, sondern darum, das zu bewahren, was Gott dir anvertraut hat. Dein Herz ist kostbar, dein Friede ist wertvoll, deine Gemeinschaft mit Gott ist nicht verhandelbar. Es lohnt sich nicht, all das zu riskieren. Für etwas, das schön aussieht, aber nicht aus der richtigen Quelle stammt. Manche Geschenke werden gerade dann angeboten, wenn wir am verletzlichsten sind. Wenn die Seele müde ist, wenn das Herz verwundet ist, wirkt selbst ein Krümel wie ein Festmahl. Aber denk daran, Gott gibt keine Krümel. Er bereitet einen Tisch, er sättigt vollkommen. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, mein Becher fließt über. Wenn es nicht überfließt, ist es nicht von ihm. Es ist wichtig, über die Auswirkungen auf kommende Generationen zu sprechen. Viele Entscheidungen, die wir heute treffen, hallen in denen wieder, die nach uns kommen. Wenn wir etwas annehmen, das nicht aufbaut, öffnen wir Lücken, die unsere Familie, unsere Kinder, unser Zuhause betreffen können. Deshalb muss jede Entscheidung durch Gebet gehen. Wenn wir Gott vor dem Handeln befragen, ersparen wir uns viele Tränen. Und wenn wir ihm wirklich vertrauen, vermissen wir nicht, was wir zurücklassen. Der Herr wünscht sich, dass du frei wirst. Von allem, was schwer auf dir liegt. Er hat dich nicht zur Unterdrückung geschaffen, sondern zur Autorität. Aber diese Autorität zeigt sich erst, wenn das Haus gereinigt ist, wenn der Altar gereinigt ist. Und das beginnt bei den kleinen Dingen. Ein Gegenstand, der entfernt wird. Ein Wort, das widerrufen wird. Eine Erinnerung, die losgelassen wird. Jede Handlung ist ein Schritt in Richtung vollständiger Wiederherstellung. Vielleicht hast du dich daran gewöhnt, mit dieser Last zu leben, weil du dachtest, es sei normal. Aber das Leben mit Gott ist von Leichtigkeit geprägt. Das Joch, das er gibt, ist sanft. Die Last, die er trägt, ist leicht. Wenn es zu schwer ist es Zeit, loszulassen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch erquicken. Es gibt Erleichterung. Und sie beginnt in dem Moment, in dem du dich entscheidest, zu vertrauen. Alles, was Gott nicht ehrt, sollte hinterfragt werden. Und wenn nötig, entfernt werden. Denn wenn der Name des Herrn in jedem Bereich deines Lebens erhöht wird, kommt Ordnung. Der Segen stößt auf keinen Widerstand. Die Gunst fließt, die Gegenwart wächst. Und der Feind verliert den Raum, den er einst einnehmen wollte. Ein Haus voller Gebet lässt der Angst keinen Platz. Ein Herz, das mit dem Wort erfüllt ist, bietet dem Betrug keinen Unterschlupf. Jetzt ist die Zeit der Wiederherstellung. Zeit, alles, was du besitzt, neu Gott zu weihen. Gegenstände, Beziehungen, Bündnisse, Erinnerungen, alles. Nichts sollte behalten werden, ohne durch den Filter von Gottes Gegenwart gegangen zu sein. Und er, mit seiner fürsorglichen Liebe, wird dir zeigen, was entfernt werden muss. Und wenn du gehorchst, wirst du einen Frieden spüren, der alles Verstehen übersteigt. Es wird nicht nur Befreiung sein, sondern Verwandlung. Mach dir keine Sorgen darüber, was andere denken werden. Dein Friede ist mehr wert. Deine Rettung hat einen höheren Wert. Lass dich nicht durch die Angst festhalten, übertrieben zu wirken. Wenn es darum geht, deine Seele zu bewahren, dann sei ruhig übertrieben. Gott ehrt die, die ihn an erste Stelle setzen. Und wer den Herrn fürchtet, wird nicht wanken. Er ist ein fester Fels, ein sicherer Zufluchtsort, eine klare Führung. Vielleicht stehst du gerade an einem Punkt der Entscheidung. Und der ganze Himmel blickt auf dein Herz. Schau nicht zurück. Hab keine Angst, loszulassen. Es wartet etwas viel Größeres auf dich. Was Gott vorbereitet hat, ist kein Ersatz. Es ist Fülle. Er gibt dir keine Reste. Er gibt dir das Beste. Aber dafür muss das Alte gehen. Was falsch ist, muss übergeben werden. Und er wird dich auf jedem Schritt tragen. Heute könnte der Tag sein, der alles verändert. Ein neuer Abschnitt kann mit einer stillen Entscheidung vor dem Thron beginnen. Du und Gott. Ohne Publikum, ohne Eile. Nur du, der sagt, Herr, ich gebe es dir. Ich verzichte. Ich vertraue. Und wenn diese Worte mit Aufrichtigkeit gesprochen werden, öffnet sich der Himmel, Gnade flutet herein und das Leben beginnt wieder zu blühen. Es gibt Entscheidungen, die auf den ersten Blick klein wirken, aber ewige Konsequenzen mit sich bringen. Ein einfaches Ja kann Türen öffnen, die nie hätten geöffnet werden dürfen. Und ein klares Nein kann ein ganzes Leben vor unnötigem Schmerz bewahren. Wenn du den Wert deines Friedens erkennst, wirst du wählerischer mit dem, was du in dein Leben lässt. Und diese Sensibilität kommt nicht aus dem Fleisch, sie kommt vom Geist. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Und ein Sohn zu sein, bedeutet, das Vorrecht zu haben, die Stimme des Vaters zu hören, selbst in den kleinsten Details. Die Zeit, in der du die Zeichen ignorierst, ist vorbei. Jetzt ist es Zeit zu handeln. Ein heiliger Eifer muss in dir geboren werden. Ein Eifer für die Gegenwart Gottes, für die Reinheit deines Glaubens, für die Heiligkeit deines Altars. Viele haben ihre Sensibilität verloren, weil sie etwas angenommen haben, das harmlos schien. Aber wenn die Seele sich vor dem Herrn beugt, wenn die Umkehr echt ist, öffnet sich, was verschlossen war, und das, was erloschen war, beginnt wieder zu leuchten. Er ist immer noch derselbe. Er stellt wieder her. Hab keine Angst, radikal zu wirken. Ein Glaube, der den Irrtum nicht konfrontiert, ist schwach. Jesus kam nicht, um den Menschen zu gefallen. Er kam, um den Weg zu zeigen. Und dieser Weg ist schmal. Er erfordert Entscheidungen. Er trennt. Aber während er schneidet, heilt er auch. Während er konfrontiert, tröstet er zugleich. Gottes Liebe ist stark genug, um uns zu korrigieren, und sanft genug, um uns zu tragen. Und genau diese Liebe ruft dich jetzt. Es gibt Verheißungen, die sich noch nicht erfüllt haben, weil geistliche Dinge noch geklärt werden müssen. Gott möchte dir das Neue schenken, aber er baut nicht auf einem Fundament, das kompromittiert ist. Er ist ein Gott fester Fundamente. Er beginnt bei der Wurzel. Und manchmal bedeutet das, alles zu entfernen, was einst ohne Weisheit angenommen wurde. Doch fürchte dich nicht. Was er wegnimmt, ersetzt er. Was er reinigt, füllt er. Was er wiederherstellt, macht er neu. Du musst nicht alles verstehen, um zu gehorchen. Glaube bedeutet oft, einen Schritt ins Ungewisse zu tun und darauf zu vertrauen, dass Gott auf dem Weg ist. Und er ist immer da. Derselbe, der dich warnt, ist der, der dich führt. Derselbe, der dich konfrontiert, ist der, der dich umarmt. Und wenn du antwortest, mit Hingabe, mit Gehorsam, mit Demut, bewegt sich der Himmel. Du wirst es vielleicht nicht sofort sehen, aber die Veränderung beginnt im Unsichtbaren, bevor sie sich im Sichtbaren zeigt. Heute ruft dich Gott zu einem tieferen Bund. Es geht nicht um Religion. Es geht um Beziehung. Es geht um Bündnis. Es geht darum, ganz vor ihm zu sein. Was dich bindet, muss zerbrochen werden. Was dich ablenkt, muss losgelassen werden. Was dich verunreinigt, muss entfernt werden. Nicht aus Angst, sondern aus Liebe. Nicht aus Pflichtgefühl, sondern aus dem Wunsch, das Beste Gottes zu erleben. Reinigt euch, die ihr die Geräte des Herrn tragt. Dieser Ruf gilt nicht nur für Diener, sondern für jeden, der seine Herrlichkeit tragen möchte. Dein Körper ist ein Tempel, dein Zuhause ein Altar, dein Geist ein Schlachtfeld. Und alles, was den Platz Gottes einnimmt, muss weichen. Denn er teilt den Thron nicht. Und wenn er regiert, hat das Chaos keinen Raum mehr. Vielleicht hast du dich entfernt. Vielleicht bist du gefallen. Vielleicht bist du verwirrt. Aber es ist noch nicht zu spät. Solange du lebst, gibt es Hoffnung. Und echte Reue hat die Kraft, Schicksale zu verändern. Der Dieb am Kreuz wurde mit einem einzigen Satz vergeben. Die Ehebrecherin wurde mit einem einzigen Wort befreit. Denn ein zerbrochenes Herz verachtet Gott niemals. Er nimmt an, er verwandelt, er schenkt einen Neuanfang. Lass nicht zu, dass Geschenke mit dem Anschein des Guten dir rauben, was Gott für dich vorbereitet hat. Es gibt etwas viel Größeres als jede menschliche Geste. Es gibt einen ewigen Plan, der geschrieben wird. Und jede deiner Entscheidungen ist Teil dieser Geschichte. Wähle, was den Namen des Herrn ehrt. Wähle, was deinen Glauben stärkt. Wähle, was deine Seele nährt. Wähle mit dem Blick auf den Himmel und den Füßen fest in der Wahrheit. Und wenn dich diese Botschaft berührt hat, wenn der Geist zu deinem Herzen gesprochen hat, dann behalte es nicht für dich. Teile die Wahrheit, verbreite das Licht, bring Hoffnung zu denen, die wie du nach Sinn, Richtung und Heilung suchen. Mach aus diesem Wort ein Werkzeug in Gottes Hand und geh entschlossen weiter, denn das Beste von Gott liegt nicht hinter dir, es liegt vor dir. Aber die auf den Herrn harren, gewinnen neue Kraft. Sie steigen auf mit Flügeln wie Adler. Sie laufen und werden nicht müde. Sie gehen und ermatten nicht. Er ist treu, das Werk zu vollenden, das er begonnen hat. Er ist mit dir bis Zanzis, zum Ende. Auf unserem Glaubensweg werden wir oft mit Angeboten konfrontiert, die auf den ersten Blick harmlos oder sogar vorteilhaft erscheinen. Doch manche dieser Angebote sind getarnte Fallen, die uns vom Weg abbringen sollen, den Gott für uns vorgesehen hat. Sei wachsam gegenüber Geschenken, die deinen Frieden rauben. Manche Geschenke sind in scheinbare Güte gehüllt, bringen aber Unruhe ins Herz. Sie stören unsere innere Ruhe und entfernen uns von dem Frieden, den Gott uns schenken möchte. In Philipper 4,7 werden wir daran erinnert. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren. Wir müssen unterscheiden und alles ablehnen, was diesen Frieden bedroht. Vergiss nicht, dich vor Geschenken zu hüten, die dich von Gott entfernen. Manche Angebote locken mit Versprechen von Vergnügen oder Erfolg, führen uns aber weg von der Gegenwart Gottes. Sie verleiten uns dazu, das Weltliche dem Geistlichen vorzuziehen. In Jakobus 4,4 heißt es, ihr Ehebrecher, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wir müssen wachsam und standhaft bleiben und alles ablehnen, was uns vom Herrn trennt. Du sollst dir kein Götzenbild machen und denke an die Geschenke, die den Altar verunreinigen. Bestimmte Gaben bringen Unreinheit in unser geistliches Leben und beschmutzen unseren persönlichen Altar. Sie erscheinen wie kleine Zugeständnisse, haben aber die Macht, unsere Hingabe zu korrumpieren. In 1. Korinther 3, 16-17 werden wir gewarnt. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott verderben. Wir müssen unseren Altar schützen, indem wir alles ablehnen, was ihn verunreinigt, und schließlich die Geschenke, die wie Segen erscheinen, aber in Wirklichkeit Fallen sind. Nicht. Alles, was glänzt, ist Gold. Manche Angebote scheinen Segen zu sein, sind aber geschickt getarnte Versuchungen, die uns vom Glauben abbringen sollen. Sie prüfen unsere Weisheit und unser geistliches Urteilsvermögen. In 2. Korinther 11,14 heißt es, und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als Engel des Lichts. Wir müssen Gott um Weisheit bitten, um solche Täuschungen zu erkennen und abzulehnen. Wenn wir diese gefährlichen Geschenke erkennen und ablehnen, stärken wir unseren Glauben und kommen Gott näher. Mögen wir immer nach geistlicher Unterscheidung streben und fest auf dem Weg der Wahrheit bleiben. Du hast heute von den 4 Arten von Geschenken gehört, die du niemals annehmen solltest. Jene, die deinen Frieden rauben, dich von Gott entfernen, deinen Altar verunreinigen und solche, die wie Segen aussehen, aber in Wahrheit geschickt getarnte Fallen sind. Sie sind nicht einfach Gegenstände oder Gesten. Sie sind Tore, die Raum schaffen für Verwirrung, geistliche Kälte und Entfernung vom göttlichen Plan. Und heute wurdest du dazu berufen, sie zu erkennen. Es geht nicht um Angst, sondern um klare Haltung. Es geht nicht darum, aus Stolz abzulehnen, sondern aus geistlichem Eifer. Wenn du den Wert von Gottes Gegenwart erkennst, kann nichts anderes diesen Platz einnehmen. Treue beginnt bei den kleinen Entscheidungen. Und jedes Mal, wenn du dich entscheidest, deinen Glauben zu schützen, kommt Gott dir mit noch größerer Nähe entgegen. Das christliche Leben besteht nicht nur darin, das Gute anzunehmen, sondern auch darin, das abzulehnen, was gefährdet. Deshalb schließe die falschen Türen, brich unnötige Bindungen, lass los, was dich fesselt. Und vertraue, was Gott für dich bereithält, ist vollkommen, leicht und ewig. Denn wir wissen, alles wirkt zum Besten derer mit, die Gott lieben, derer, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Jetzt bist du an der Reihe, zu antworten. Der Himmel wartet auf dein Ja zu dem, was heilig ist, und auf dein Nein zu dem, was täuscht. Möge der Heilige Geist dich stärken. Und möge dein Leben geprägt sein von Entscheidungen, die den Namen des Herrn ehren. Dies ist die Zeit. Dies ist der Moment. Und Gott ist mit dir. Bis zum Ende. Möge Gott dein Leben beschützen und möge dein Zuhause für immer ein gesegnetes Haus sein.